neues Leben stoß ich mit euch an, auf das für Millionen in allen Ländern die Sonne scheinen kann. Da freu ich auf ein besseres Leben, hebt euer Glas und trinkt, dass Feinde von heute sich die Hände geben und morgen Freunde sind. Dafür kämpf ich auf ein besseres Leben ohne Hass und Krieg, auf dass unsere Kinder es noch erleben, helft alle ein wenig mit. Ja, ich sah, wie Beton und Stahl zerbrach, wie tief der Mächtige fällt. Und doch hab ich noch den Glauben an eine schönere Welt. Auf ein besseres Leben stoß ich mit euch an, auf das für Millionen in allen Ländern die Sonne scheinen kann. Dafür träum ich auf ein besseres Leben, hebt euer Glas und trinkt, dass Feinde von heute sich die Hände geben und morgen Freunde sind. Ich nehme mir das Grau des Regens und tausche das Gestern ein für das Grün der Hoffnung, das Rot der Liebe, das Gold vom Sonnenschein. Auf ein besseres Leben stoß ich mit euch an, auf das für Millionen in allen Ländern die Sonne scheinen kann. Davon träum ich auf ein besseres Leben, hebt euer Glas und trinkt, dass Feinde von heute sich die Hände geben und morgen Freunde sind. Und stirbt vor unseren Augen ein Baum am Straßenrand, dann lasst uns dafür zwei neue pflanzen mit eigener Hand. Auf ein besseres Leben stoß ich mit euch an, auf das für Millionen in allen Ländern die Sonne scheinen kann. Auf ein besseres Leben, hebt euer Glas und trinkt, dass Feinde von heute sich die Hände geben und morgen Freunde sehen. Auf ein besseres Leben ohne Hass und Krieg, auf das unsere Kinder es noch erleben, mit alle ein wenig mit. Auf ein besseres Leben, hebt euer Glas und trinkt, dass Feinde von heute sich die Hände